hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Berlin! Pumpe Fallerswechsel in den Bahnvorstand. Ist deutschlandweit eine Diskussionenbrand. Mancher denkt, man will ihn nur belohnen. Mit 1,5 Millionen ohne Qualifikation. Entschuldigen Sie, ist das ein Posten für die Rente? Thomas Hitzelsberger macht das erste Fußballer-Outing. Thomas, du bist unser bester Mann. Und beim Langlauf legt sich hin die Kanzlerin. Schiefhorn. Überraschung. Im Bananenkarton. Im Bananenkarton. Bei die fand man 150 Kilo Kokain. Und die Affen waren eine Krüll. Wo ist das Kokain? Wo ist das Kokain? Wer hat das Kokain geklaut? Schnee im Januar! Ballermann, na, na, na, Nachrichten! Ballermann, na, na, na, Nachrichten! Mehr Spaß! Einfach SWR3!